Um Wilson Pickett geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war die erste längere Gelegenheit heute Nacht, den wahren Geist einer Live-Performance von Wilson Pickett mitzuerleben. Zu hören waren gerade zwei Songs, die 1973 bei einem Konzert in Japan mitgeschnitten wurden. Never My Love und Don't Knock My Love. Begleitet wurde Pickett üblicherweise von den Midnight Movers. Leider findet sich auf der Hülle der Live-Doppel-LP aus Japan kein einziger Hinweis zu den Mitgliedern der Band, aber zwischendurch kann man Pickett seine Leute anfeuern hören. Der Drummer war zum Beispiel mit Crusher angesprochen und etwas Recherche im Internet hat dann die dazugehörige spielte 35 Jahre lang neben diversen anderen Jobs immer wieder in der Band von Wilson Pickett. Schließlich wurde er der Chef der Midnight Movers und Augenzeugenberichten nach führte Crusher Green ein strenges Regiment. Crusher Green starb im Jahr 2002 im Alter von 57 Jahren. Das Vinyl-Doppelalbum Live in Japan erschien Anfang 1974 bei Picketts neuem Vertragspartner RCA. Bis heute ist es nicht in CD-Form wiederveröffentlicht worden. Vor den Konzertausschnitten aus Japan gab es Wilson Pickett live in Accra, Ghana mit Funky Broadway. Der Film und die dazugehörige Audiodokumentation wurden erstmals im August 1971 veröffentlicht. Im Jahr 2004 wurden sie im DVD- und CD-Format neu aufgelegt. Mit einem sehr informativen Hintergrundbericht als Dreingabe im Begleitheft. Soul to Soul heißt die Dokumentation aus Ghana. 6 Alben inklusive Live in Japan nahm Pickett nach seinem Weggang von Atlantic für RCA auf. Richtige Hits in den Popcharts gelangen ihm nicht mehr. In den R&B-Charts war er noch eine Zeit lang vertreten, aber 1975 gewann man bei RCA den Eindruck, kommerziell sei von Pickett nicht mehr viel zu erwarten. Der Vertrag wurde nicht verlängert. Von den 5 Studio-LPs für RCA habe ich nur eine. Die ein oder andere gute Nummer ist darauf. Allerdings scheint der Zeitgeist einige der rauen Kanten früherer Platten abgeschliffen zu haben. Mit dem Riesenerfolg der Disco-Welle kam Pickett gar nicht zurecht. Er äußerte sich mehrfach kritisch zu dem Genre und bemängelte, der Produzent mit seinem typischen Sound stehe jetzt im Mittelpunkt des Interesses, nicht mehr die individuelle Stimme eines Sängers oder einer Sängerin. Ein bewusst traditioneller angelegtes Album von Pickett aus dem Jahr 78 erschien bei einer kleinen Firma, hatte wenig Erfolg und es klang im Sounddesign eher weichgespült im Vergleich zu früheren Meisterwerken. Noch ein Album vom Ende der 70er Jahre gibt es, I Want You, erschienen bei EMI Amerika, und das hätte genauso gut von Chic stammen können, mit Wilson Pickett als Gastsänger. Hörbar hochkompetente Musiker waren daran beteiligt, für viele Leute tanzbar war die Musik auch, und ab und zu lassen ein paar von Wilson Picketts patentierten Schreien ahnen, dass dann noch ein ganz anderes Feuer in ihm steckte. ...1981 erschien noch ein Album für EMI Amerika. Einer der Songs heißt, vermutlich programmatischerweise, If You Can't Beat Them, Join Them. Motown veröffentlichte 1987 noch ein weiteres Wilson Pickett Album und dann war 12 Jahre lang Pause bis zum Comeback-Album 1999, It's Harder Now. Finanziell ging es Pickett bis mindestens Mitte der 80er Jahre recht gut, zumindest legt das Gary Hershey in seiner Geschichte der Soul-Musik nach. Na, Konzertverpflichtungen hatte Pickett nämlich noch mehr als genug. Name. Can't stop loving you. I can't seem to forget. The magic moment is weaving. night's so blue, all because I'm a fool. But I'm coming back home, baby, where I belong, right back next to you. Oh, baby, don't you weep no more for me. My baby, weep no more for me, my love. Weep no more for me, my baby, 'cause you know I'm coming home. I should have been a hip when I packed my grip. There will never, never be another to treat me sweet as you and give me money too. It took a long time to discover. Oh, baby, don't you weep no more for me, my baby. Weep no more for me, my love. Weep no more for me, my baby. You know I'm coming home. Affection. Oh, baby, don't you weep no more for me, my baby. Weep no more for me, my love. Weep no more for me, my baby. You know I'm coming home. Das waren zwei Aufnahmen von Wilson Pickett vom Beginn seiner Solokarriere. Sie erschienen 1963 bei dem New Yorker Label Double L. Double L war ein kleines, unabhängiges Label, das dem Rhythm and Blues-Sänger Lloyd Price gehörte. Zu hören waren gerade I Can't Stop und Baby Don't You Weep. Die Reihe von Picketts Millionenhits begann zwei Jahre später, 1965, mit In the Midnight Hour. Obwohl Pickett auch schon mal behauptet hat, er allein hätte die Nummer geschrieben, gehen die meisten weiterhin davon aus, dass die Angaben des Kleingedruckten unter dem Songtitel diesmal stimmen. Steve Cropper, Gitarrist und Co-Autor der Nummer, erzählt in Gary Hersheys Geschichte der Soulmusik davon, wie er sich auf die Arbeit mit Wilson Pickett im Mai 65 vorbereitete. Er ging in den Vorderraum der Stax-Zentrale in Memphis. Dieser Raum diente nämlich als Plattenladen. Dort hörte er sich an, was er an Platten von Wilson Pickett in die Finger bekam. Ihm fiel auf, dass Wilson Pickett am Ende einiger Nummern oft für ein paar kostbare Momente frei improvisierte und dabei tauchten öfter immer wieder die Satzfetzen In the Midnight Hour auf. Das war dann halt die Ausgangsbasis für den Song In the Midnight Hour gewesen. Gleich beim ersten Treffen schrieben Cropper und Pickett die Nummer, es soll nicht länger als eine Stunde gedauert haben. Das Tüpfelchen auf dem I lieferte dann noch Produzent Jerry Wexler. Sehr eindrucksvoll demonstrierte er den Musikern damals einen Tanz, der gerade bei jungen Leuten in New York sehr beliebt war, der Jerk. Steve Cropper meinte gar, Wexler hätte damit ihre ganze musikalische Perspektive geändert. Bis dahin hätten die MGs, das heißt er, Bassist Donald Dunn und Drummer Al Jackson, eher die Eins eines Taktes betont. Von nun an hätten sie die Zwei betont. Hier ist eine rare Version von In the Midnight Hour, die die Kollegen vom schwedischen Rundfunk Live mitgeschnitten haben, in Stockholm am 10. Februar 1969. Stars come out, see that tweet up in

He said, one more thing. He said, I want to know from you. He said, can I have some? I said, yeah, yeah. He said, well, how do I know when I get this thing called soul? Y'all know what I told him? Do y'all want to know what I told him? Do you want to know what I told him? I said, it gets in your head. Makes you clap your head. Gets in your feet. Lord have mercy. Makes you shout. Y'all. Number 6. Number 7. Number 8. Wait a minute. Wait a minute. Come here, brother. Come on out here with me. You know what? Must be something wrong with you tonight. You don't want to go down on your knees like the rest of the fellas. I'm tired. You tired? Yeah. I ain't paying you to be tired, I tell you that much. Yeah. Let me ask you a question. Yeah, brother. Do you feel it? Yes, I feel it. Do you feel it? Got the feeling. I don't believe it. I do believe. Are you willing to show me? I'm willing to show me. You got to show me. Got to show me. Girls over here? Yeah. Talk to the girls over there. Talk to the girls out there. I wanna talk to the girls over here. Talk to the girls over there. Talk to the women up there, Lord. Talk to the women over here. Talk to the people. Talk to the people. Talk to that woman right here. And talk to that. Wilson Pickett live 1969 in Stockholm. Wilson Pickett wurde 1941 in Prattville, Alabama geboren. Er war das vierte von insgesamt 11 Kindern seiner alleinerziehenden Mutter Lena. Schon im Kindesalter musste Wilson Pickett auf den Baumwollplantagen mitarbeiten. Die Gottesdienste der Baptisten waren seine musikalische Erziehung. Von seiner Mutter sagte Pickett einmal, sie sei »the baddest woman in my book«. Seine Mutter hätte ihn mit allem, was gerade zur Hand war, vermöbelt. Einmal versteckte er sich mit seinem kleinen Hund aus Angst eine Woche lang im Wald. Von seinem Großvater, einem Baptistenprediger, wurde er mit einer schweren Ausgabe der King James Bibel geschlagen, als der entdeckt hatte, dass sich Wilson Pickett weltliche Musik anhörte. Als er 14 war, sorgte seine Mutter dafür, dass er zu seinem Vater nach Detroit zog. Gary Hershey zufolge wohl, um den Jungen vor wirklichem Ärger zu retten. Hershey erzählt davon, dass sich Weiße im ländlichen Süden der USA das Recht herausnahmen, zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne anzuklopfen die Wohnräume der Schwarzen zu betreten. Wilson erinnerte sich, er habe einen Weißen mal gefragt, wisst ihr nicht, wie man anklopft? Seiner Mutter Lena blieb er trotz der Gewalterfahrung sehr verbunden. Er kaufte ihr später ein Haus in Kentucky und gab auch einer seiner LPs den Titel Miss Lena's Boy. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made. Make it better. So let it out. will. And don't you know that it's just you, hate you, you do. The movements you need is on your shoulder. Ende der 90er Jahre erschien Wilson Pickett's Comeback-Album. Er tourte auch weiterhin regelmäßig mit mehr als dutzenden Konzerten pro Jahr bis ins Jahr 2004. Er gab auch Gastauftritte auf diversen Alben von Freunden und Kollegen. Wilson Pickett starb am 19. Januar 2006 im Alter von 64 Jahren. Diese Soundcheck-Ausgabe zu Wilson Pickett ist fast zu Ende. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 3 Uhr Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch eine der seltenen Aufnahmen, die Wilson Pickett als Gospelsänger präsentieren, von der LP Ride On aus dem Jahr 1969, Steal Away. Ladies and gentlemen, I'd like to sing a song right now, the kind of song that I used to sing a long time ago when I first realized that God had given me a talent to be a singer. I love to sing these kind of songs because whenever your burden get heavy, seem like loads get too heavy on your shoulder that you can bear. I heard somebody say you can always steal away to Jesus and he'll make things out all right. And I heard a soldier one day said, he said, I prayed all night long and seemed like God just wanted to answer my prayer. But you know all you got to do is wait on him. He may not come when you want him, but he'll be right on time. Listen to me. Steal away. Steal away. Steal away. Got a lot.